unbezahlbar. Peti, Hallöchen. Hi, hallo, hi. Ja, kommt mir vor, als hätten wir uns Monate nicht gesehen. Ja, einen Monat. Ja, aber Monate. Ich habe ein Plural. Oh, okay. Ja. Oh, man muss aber bei dir ganz genau. Ich hab dich sehr vermisst, deswegen. Und wenn man jemanden richtig vermisst, dann kommt einem das hier länger vor, weißt du. Ah, okay. Ja. Ich hatte nicht Heimweh, sondern Petiweh. Petiweh. Petiweh nach dem Podcast. Du, bevor wir unser Bierchen aufmachen und darüber reden, oh, kleiner Vorschlag für diese Folge, weil ich war ja im Urlaub, wahrscheinlich erzähle ich davon ja noch Geschichten. Ja. Und ich habe sehr wenig Social Media gemacht und sehr wenig Fernsehen geguckt. Gut. Und dann habe ich irgendwann mal zwischendurch Chemnitz mitbekommen und Seehofer mitbekommen und Maaßen mitbekommen. Und ja. Dachte mir dann so, Mensch, das kann einem ganz schön die Laune verhageln. Deswegen denke ich, wenn wir jetzt aus dem Urlaub zurückkommen, einfach mal, wir werden jetzt 20, eine Wohlfühlfolge. Wir machen keine Tagespolitik und keine rechten Idioten. Perfekt. Also rechte Idioten, ausgeklammert natürlich die alten rechten Idioten, über die reden wir natürlich gerne. Adolf Hitler. Adolf Hitler zum Beispiel. Aber keine aktuellen rechten Idioten. Ja, sehr gerne, gerne. Das sehr gut. Freut mich, dass du ja, so fühlst. Wunderbar. Wie ich. Können wir jetzt das Bier ja, aufmachen? Schön. Steht hier seit dann machen wir einfach Stunde. Mal eine Wohlfühlfolge. Boah. Okay, Jean-Paul Prüm hat über das Mikrofon, das ich für 7.000 Euro gekauft habe, ich habe mir Bier sogar spritzt. Auf die Brille, auf mein Monokel, die noch teurer gespritzt. War als das. Du, ich musste das Bier ja hertragen, von daher ist es aber vielleicht ein bisschen geschüttelt. Ja. Zum ja, Wohl. Dank, danke fürs Mitbringen. Wir trinken ein Ujutschko. Ich oder? Sag, das spricht mal Ujusko aus. Ujusko. Ujusko. Ein kroatisches Bier. Da war ich. Ach, ein Kroatisches, ja. Wusste ich gar nicht, ich dachte, du wärst in. Ich kann auch gar nicht so viel berichten. Jugoslawien gewesen. Ja, ist ja ein Teil, sind die auch wie die EU? Nee, die sind selbst in der EU. Wieso musste ich Geld wechseln? Das wäre ja schon fast Tagespolitik, wollen wir heute nicht. Verdammte EU. Wir reden nicht über Tagespolitik. Nee, die EU ist super, habe ich jetzt wieder im Urlaub gemerkt, weil einen Tag ging WLAN in der Wohnung nicht und man hatte nur kroatisches Fernsehen und deswegen schaut man doch abends mal Netflix. Ja. Aber dank der EU kannst du ja auch einfach über dein Handy streamen. Also. Danke, Merkel. Danke. Ernsthaft? Danke. Nee, danke. Ironisches Danke. Jean-Claude Juncker. Und Schulz und. Schulz. Der Schulz-Zug rollt wieder los. Aber das ist Tagespolitik. Mensch, nee, wir sind. Ach komm, das ist einfach. Deswegen, das ist doch keine Tagespolitik. Deswegen hören uns die Leute auch, weil wir einfach im Prinzip halt historisch so viel drauf haben und tagespolitisch so viel drauf haben. Ja, die hören uns statt Nachrichten gucken. Genau, ja. Aber. Ja gut, wir sind auch immer sehr aktuell. Aber was kann ich aus... Ich hab mir tatsächlich direkt vom Urlaub kann ich nur zwei Sachen berichten. Ja, immerhin. Das sind mehr als ich. In Istrien sind sehr viele Österreicher. Und ich habe sehr viele Beobachtungen gemacht, dass Österreicher nicht parken können. Also egal, geschlechtsabhängig. Nee, wird nicht rassistisch, sondern einfach, das ist eine Beobachtung. Außerdem ist es bei Österreichern ja auch nicht schlimm. Ich habe verschiedene Österreicher, und unter unserer Wohnung waren auch drei österreichische Mädels, hoho, jetzt kommt der Bart, Frauen und Einparken, die haben sich da waren sehr große Parklücken vor unseren Ferienwohnungen. Mhm. Und die haben da immer ungefähr eine Viertelstunde gekurbelt und ich stand immer gönnerhaft mit dem Kaffee auf dem Balkon und habe dabei zugeschaut. So, einer, so, von du, so ein Wichser bist du. Nee, ich habe mich immer tatsächlich, weil die eine war immer mit Einlenken beschäftigt, die andere hat immer so aus dem Seitenfenster rausgeguckt und die andere war voll am Kurbeln. Deswegen haben sie mich auch nicht beachten können, weil ich war sehr hoch. Also ich konnte von oben quasi runtergucken, aus der Drohnenperspektive, auf diesen Parkversuch. Und das hat meistens so 10 bis 15 Minuten gedauert, obwohl die Parklücke sehr groß war. Und ich stand halt oben im Kaffee und habe mir die Sache am Morgen... Das war dein Morgenritual. Das war mein Morgenritual, weil die morgens auch immer zum Strand gefahren sind. Ja, klar. Wo meine zweite Frage natürlich... ist, wo sind die eigentlich hingefahren? Weil einer der schönsten Strände lag direkt bei unserer Wohnung. Da konnte man in zwei Minuten zu Fuß hingehen. Vielleicht gab es noch einen geileren. Oder die wollten nicht diese zwei Minuten laufen. Das kann natürlich sein. Ja. Österreicher sind ja an sich faul. Stimmt, ja. Der. Wenn die in einem anderen Land eine Führungsposition übernehmen, anstreben, ja, dann nehmen die sich sofort ein großes Team von Architekten über Filmemacher. Das sie nicht machen selber diesen, machen müssen. Genau. Aber im Endeffekt hat er einen Ruhm kassieren gemacht. Ja. Außer den Fröschen zugehört. Die ja, das schön fand auf wir der schön. Das entspannend. Genau. Dann habe ich halt noch ein paar Parkplätzen beobachtet, und weil da wirklich wahnsinnig viele Österreicher waren. Man erkennt sie ja auch an den Nummernschildern. Und Österreicherinnen. Und Österreicherinnen, genau. Genau. Aber das Schönste war dann, im zweiten Ort war ein Steg direkt am Strand, also ein Bootssteg. Mhm. Und da haben dann zwei österreichische Babyboomer-Paare, also so gerade in die Rente gegangen und sich beide eine große Yacht gekauft, einen Einpackversuch mit Booten gemacht. Ach du Scheiße. Dem mal ganz schön, ich lag eben mit meinem Lebensgefährtin auf dem Steg und wir haben da der Sonne gefrönt und sind vom Steg ins Wasser und dann kamen auf einmal die Boote und die ganze Sache hat über eine Stunde gedauert, der Einpackversuch, so dass ich irgendwann mein Buch auch zur Seite gelegt habe, gedacht habe, jetzt hätte ich auch noch gern ein Bierchen oder einen Kaffee, um noch schöner zu beobachten. Jedenfalls haben die dann so anderthalb Stunden, waren sie dann wirklich fertig. Also erst ist einer mit so einem kleinen Boot hingekommen, hat sich den Steg angeguckt, hat entschieden, sie können da anlegen und so weiter, obwohl eigentlich da keine großen Boote anlegen dürfen, außer nur kleine. Das Schöne ist aber, die haben ungefähr eine Stunde dafür dann endgültig gebraucht, bis sie die verzucht hatten. Und dann kam tatsächlich der Vermieter unserer Ferienwohnung, der eh so ein Kroate war, der sehr gerne erzählt hat, was alles so in dem Ort passiert. Also so der Dorfscheriff, würde ich sagen. Okay. Der kam auf jeden Fall dann angewackelt, kam zu den Österreichern und meinte so, ja, hier dürfen sie eigentlich gar nicht anlegen. Sobald jetzt der Meeresstand noch ein bisschen sinkt, das Mittelmeer hat ja nicht wirklich Ebbe, aber wenn der noch ein bisschen sinkt, dann laufen sie auf. Die 100 Millionen Dollar Yacht. Und dem Boot ist nichts passiert. Dem Boot ist nichts passiert, nee. Aber da war der Wasserstand, da wo sie ihre Boote hingelegt haben, war der Wasserstand, also wenn du ins Wasser gegangen bist und nicht da an die Stelle warst, konntest du stehen. Auch. Okay. Also gut, ich bin jetzt 1,99,5 und das Wasser ging mir ungefähr bis 1,70,2. Ungefähr. Also mein Nippel ist immer 1,70 und war so ein bisschen über dem Nippel. Du weißt, wie auf welcher Höhe deine Nippel sind. Ja, ja. 1,70, damit man auch Wasserstände messen kann. Ja, also ich habe eine Skala eigentlich von der Kniescheibe das ist eine geile Tätowierung. Bis zum Kinn. Geile Tätowierung. So vom Knöchel aus. Oh ja, stimmt. So ein Pegelstandsanzeiger. Ja, so allgemein kannst du immer Sachen messen. Ach stimmt, du bist ein menschlicher... Oder auf dem Unterarm, so ein 30 Zentimeter Lineal. Kann man ja eigentlich immer gebrauchen. Und dann, ich brauche das dauernd. Vielleicht kann man sich auch noch, gibt ja auch so Implants, noch eine Wasserwaage in den Arm machen lassen. Stimmt. Also, dass du einfach so implantiert, cool, anstatt so einen dummen Ring, einfach mal eine coole Wasserwaage. Das ist super. Ja. Vor allem sieht es, glaube ich, auch ganz geil aus. Vom Knöchel bis irgendwie hoch zur Achsel oder so. Stimmt. Könnte ein cooles Senior Maßband. Also wer da vielleicht Lust drauf hat, schickt uns Fotos. Stacheldraht umwickelt oder so. Vielleicht sollten wir nochmal ein Gewinnspiel machen. Wir bezahlen 10% der Tätowierkosten, falls ihr dieses Tattoo machen lassen wollt. Und ich auch nochmal 11 obendrauf. Okay. Also 21% zahlen wir. 21. Moment mal, ich wollte nur 5 bezahlen. Ja, insgesamt zahlen wir 21, du 5, ich 16. Okay, so viel für... Ja, obwohl sieht cool aus. Ist ich auch ganz zahle 16%. Okay. Ich bin ja eh stinkreich. Also hast nicht so... Nee, aber wenn du 16 zahlst, dann zahle ich auch 16. Wir bezahlen 32% dieser Tätowierung, 32%. Wenn ihr uns ein Bild schickt. Schickt uns eure Rechnung. Das machen auch Radiosender. Das funktioniert immer gut. Jedenfalls kam dann noch der Vermieter gönnerhaft zu uns. Oder was heißt gönnerhaft? Er hat sich sehr amüsiert, was da für Idioten sind, weil wohl auch ein Schild umgedrehter Anker, also wenn der Anker auf dem Kopf steht, heißt das, man darf da nicht ankern. Und dieses Schild war sehr groß. Dieser Bogen ist zu sehen. Oben. Genau. Sieht also der Anker steht auf dem Kopf. Genau. Also wenn du an den Hafen kommst und da ist ein Regenschirmsymbol. Ach, das sind diese Regenschirmsymbole. Also. Dann heißt das nicht, dass da häufig regnet, sondern dass du da nicht ankern darfst. Das hat er ihnen dann erklärt und kam dann zu uns und hat sich ungefähr noch eine Viertelstunde darüber kaputt gelacht, wie doof die Leute sind und ist dann sehr zufrieden zurückgegangen. Wir haben dann noch den Österreichern zugeschaut, wie sie kurz trotzig einen Kaffee an diesem Bistro am Strand getrunken haben und dann aber wieder mit ihrem Booten losgefahren sind. Scheiß Strandtag. Dummer Tag. Du fährst du mit deinem Boot schön durch die Adria und dann hast du so ein Erlebnis. Ja, das das Einzige, was ich aus Kroatien mitbringe. Das war dein Urlaub. Ja. Nicht schlecht. Ja, und dann hatte ich noch den Gedanken, weil ich einmal gesehen habe, dass Jetskis die Motorräder der Meere sind. Oh, das ist cool. Aber das ist nur so ein Gedanke. Oder Kanada, der Meere oder sowas. Ich suche immer Kanada-Running-Gags. Ich habe heute zum Beispiel gekehrt, statt gesaugt. Kehren ist das Kanada des das Bodenreinigens. Ja, genau. Ja. Kehren ist das Kanada des Saugens oder des Bodenreinigens. Ja, ja, weißt du, das ist mehr grounded. Das ist so ein bisschen das ist nicht so aufgeregt. Ruhiger wie. Ist das ist nicht so aufgeregt. Man braucht keine Kabel. Na, schön, ja. Man braucht weniger Platz einfach. Ja. Weil in Kanada haben sie ja wenig Platz, es ist ja ein sehr, stimmt, sehr ja, kleines Land. Ein kleines Land, sehr viele Menschen in einem kleinen Land. Ja. Ja. Ja. Ja. Auch schön. Ja. Auch nicht schlecht, oder? Genau. Haben wir schon zwei Erkenntnisse, die wirklich diese, sehr gut sind. Ne? Diese Österreicherinnen, die unter euch gewohnt ja, haben. Ihr habt im Erdgeschoss gewohnt und die im Keller. Nein, wir haben ganz oben gewohnt. Ach so. Das ist ja auch, das wie früher, außer unter, wir hatten keinen Speicher, sonst hätten da noch die Dienstmädchen gewohnt. Ah. Aber je höher du natürlich wohnst, desto, wir waren wahrscheinlich ja auch vielleicht, ich weiß ja nicht, die waren zu dritt unterwegs als Frauen. Wenn Frauen zu dritt unterwegs sind, dann haben die noch nicht so ein hohes Standing. Die haben auch aus Dosen gekocht tatsächlich. Die kamen nämlich aus, vor allem vom Einkauf, den habe ich auch beobachtet. Da sind die nämlich immer die Dosen runtergekocht. Der Blockwart. Ja, mein, der Blockwart von Puda. Mein Lebensgefährte hat sich auch halt kichernd oben gestanden. Guck mal, die cool. Wie sie so sind, wenn ihr schön eure Paprikas geschnippelt habt, eure frischen Sachen. Genau, so frische Sachen, natürlich im Urlaub. Markt natürlich. Und natürlich auch viel essen gehen. Ja, Kroatien ist ja wahnsinnig günstig, wahnsinnig günstig. Nee, warum genau. Ich frage, warum die nicht im Keller gewohnt haben, weil Österreicher sind so oft irgendwie so, ich krieg den jetzt auch nicht mehr zusammen. Ja. Aber ihr könnt, denkt das, euch irgendwie, das, bitte Gag hier einfügen, ja, genau. Fritzel, Österreicher Kampusch. Im Keller. Ja. Ja. Die ist ja auch wahnsinnig aufgequollen, nachdem sie aus dem Keller raus war. Muss man einfach mal sagen. Hat der Fritzel ihr nie die Mousse au Chocolat mitgebracht? Ich glaube, Fritzel war jemand anders als Kampusch. Ah, stimmt, ja. Fritzel hat irgendwie... Ah, der hat doch auch noch nicht. Kinder gezeugt oder so. Oder? Ja, Kinder. Und die haben dann, mit denen hat er auch wieder Kinder gehabt. Oh Gott, ja. Ja, das war ja Kampusch war einfach schlimmer nur eine Gefangene. Ja. Also die soll sich mal nicht so anstrengen. Keinen Grund, so fett zu werden, Natascha. Ja gut, aber Bewegung ist man natürlich nicht gewohnt. Wenn man, vielleicht sollten wir sie auch in Schutz nehmen. Du bist ja, wenn du auf, sagen wir mal, 20 Quadratmeter aufwächst, bist du ja Joggen nicht wirklich gewöhnt. Du bewegst dich ja wenig. Du gehst ja. Ja, aber warum war sie dann da so schlank? Weil sie keine Mousse au Chocolat bekommen hat, zum Beispiel. Ja, aber in der freien Welt kann sie sich viel mehr bewegen. Vielleicht hat sie so ein, wie die US-Amerikaner auch gerne haben, so einen kleinen Scooter, mit dem sie gerne fährt. Einfach wegen dem Freiheitsgefühl. Der Scooter ist ja auch... In der Zelle hat sie immer gepumpt, auch wie die Amerikaner. Ja. Also die hat mit ihren coolen Hakenkreuz-Tattoos Gewichte gehoben. Schön ein paar, wie nennt man die, Crunches und Sit-Ups und Cracks und Flupsies. Die Crabsties muss immer machen. Branks. Und Never Skip Leg Day. Never Skip. Ja, so schön. Ja, jetzt hören wir mal auf Natascha rumzuhacken. Genau. Sorry, Natascha. Irgendwie schießen wir uns auch heute auf, das ist die Österreich-Folge. Wir haben Österreicher. Ja. Habe ich noch irgendwelche Notizen zu Österreich? Das überprüfe ich jetzt in meinem Notizblock. Augenblick, überbrücken. Du, nee. Um zu überbrücken, kann ich kurz sagen, hier dieser blöde Fest und Flauschig-Podcast, ich nenne ihn jetzt auch wirklich beim Namen, weil die zuhören, haben in der vorletzten Folge über Vapiano gelästert ziemlich lange. Echt? Ja. Also ich erkenne da langsam ein Muster. Ja. Will nur mal kurz so erwähnen, dass wir eigentlich immer thematisch, was nicht tagespolitisch ist, thematisch sind wir eigentlich mit den geilen Gags, sind wir immer so ein 3-4 Monate vor Fest und Flauschig. Ja, oder ein Jahr sogar, oder? Wann haben wir über Vapiano gelästert? Das ist schon ein Jahr her, ja. Mindestens. Also ihr könnt einen hochaktuellen, super geilen Podcast hören oder ihr könnt halt so einen Staub-Podcast hören. Oder auch Heinz Strunk war jetzt bei Jan Böhmermann in der Show. Ja. Hat er auch von uns, oder? Den geheimen Tipp, dass stimmt, der ja. ganz cool ist. Ja, wir haben oft schon gesagt, stimmt, in der zweiten wir Folge haben wir sehr viel über Heinzer geredet. Ja. Heinzer will übrigens immer Heinzer genannt werden, habe ich in einem Post von ihm gesehen. Er mag diese Bezeichnung nicht. Okay. Er mag diesen Spitznamen nicht. Er möchte nicht mehr Heinzer genannt werden. Ja, selber schuld. Ja. Aber wenn man das sagt, dann wird vielleicht auch an unsere Hörer. Leute, wenn ihr Bock habt, Heinz Strunk einfach mal auf seine Pinnwand bei Facebook Heinzer zu schreiben, mein Go habt ihr. Ihr dürft mich auch Paulchen nennen. Weil ich habe auch einen Spitznamen, den jemand benutzt für mich, den ich hasse wie die Pest. Aber ich will nicht sagen, dass ich ihn hasse, weil sonst macht das noch mehr, um mich zu ärgern. Vielleicht Peti? Hey, wie kommst du denn da drauf? Ach so, das bin ich ja der Typ. Ja, cool, Peti. Aber apropos Urlaub. Achso, ja. Sorry. Aber nee, das nächste wäre ein neues Thema. Aber vielleicht hast du ja auch was wegen Urlaub. Spannendes. Ja. Freunde von mir waren neulich im Urlaub. Okay. Also es hat gar nichts mit dir zu tun. Nee, macht ja auch nichts. Und da musste ich. Andere Leute machen ja auch Urlaub. Naja. Ja. Und da musste ich dann gießen. In der Wohnung. Das, okay. Also das Spießigste auf der Welt, finde ich. Mhm. Also ich habe es bei meinen Eltern immer gesehen und dann kannst hoffentlich werde ich kannst nie Kannst du so unsere Pflanzen bitte gießen? Und den Briefkasten leeren. Ja. Die drei Briefe, die da im Jahr kommen. Ja, wahrscheinlich auch nur Rechnungen von irgendeinem, so weil wir sich von der vom Stromanbieter ja, ich und von der Lebensversicherung reingekommen sind, die ganzen Rechnungen. Ja, gießen, super spießig, super. Wir haben dafür einen Roboter, wir haben einen Gießroboter. Ah, okay. Zu Hause, ja. Ja, das glaube ich. Das, du wärst nie so ein Spießer, der das... Nee, ich würde niemals jemanden fragen, bei uns zu gießen. Wir haben den Gießroboter Peti. Das Modell heißt Peti 2000. Ja, ja, genau. Gießroboter, gar nicht. Ja, und das ist auch, du musst den Gießroboter nicht in deiner Wohnung immer stehen haben. Der kommt einfach bei dir vorbei, weil er einen Schlüssel hat. Ah, okay. Ja. Aber was geil ist, also wenn du mal in die Gelegenheit kommst, bei jemandem zu gießen, dann kann man endlich mal im Darknet was bestellen. Stimmt, ja. Weil da hat man endlich mal einen Briefkasten, ja, zu dem man Zugang hat. Stimmt. Der aber nicht dir gehört. Ey, das ist echt cool, ja. Das ist, also was ich an Koks bestellt habe. Koks, und, ja, und Waffen? Waffen. Waffen. Auftragskiller. Auftragskiller per Post bestellt. Roboter, Auftragskiller-Roboter. Das ist der Killi 2000 zum Beispiel. Der soll ganz gut sein. Killi 2000. Ja. Killi 2000. Kann dich kitzeln oder Leute umbringen. Killi, Killi, Killi, Killi. Massageroboter. Ein Massageroboter. Und was, Auftragskiller. Das wäre das Einzige, was ich mir im Darknet wirklich bestellen würde, wäre ein Massageroboter. Im illegalen Massageroboter. Im Darknet kriegst du ja alles, heißt es ja. Deswegen muss es eigentlich auch einen Massageroboter dann geben. Ja. Also mir hat mal einer erzählt, er hat tatsächlich mal im Darknet Marihuana bestellt. Okay. Vor vielen, vielen Jahren. Und musste Ach, das dafür gibt's schon so lange. Ja, was heißt viele, viele Jahre? 4 Jahre okay. Oder so. Und musste sich dafür Bitcoins zulegen, weil da bezahlst du ja mit Bitcoins. Und jetzt hat er voll die Kohle gemacht. Weil er mal dadurch, dass er vor 4 Jahren mal Marihuana bestellt hat im Darknet, hatte der dann irgendwie 3 Bitcoins übrig, was ja zwischendurch mal irgendwie 6.000 Euro waren. Ja. Aber die sind jetzt auch ganz schön abgesunken, gell? Ja, also ja, im Vergleich. Also es gab halt diesen Peak vor einem Jahr oder so. Der ist seitdem fällt stetig. Aber trotzdem, also man sollte eigentlich, lernen wir aus der Geschichte. Kauft euch Drogen, das macht euch reich. Drogen machen reich. Drogen machen reich. Ich bin reich und hab, na egal. Die kamen wohl in einer Stirb langsam DVD-Hülle, die Drogen. Okay. Fand ich auch cool. Du, ich würde ja wirklich, ich könnte glaube ich eine Woche nicht schlafen, wenn ich wüsste, da kommt jetzt irgendwas Illegales so. Da, also ich wäre total nervös. Ja, ja. Also deshalb musst du halt bei Leuten, wo du gießt, einfach hinbestellen. Stimmt, ja. Klar, stimmt, ja. Es gibt wohl irgendeine Website, Briefkasten Watch, was weiß ich, da werden tote Briefkasten gespottet und eingetragen. Also wo Leute ausgezogen werden oder irgendwas leer stehen. Alles ist ja verrückt, ja, weil es alles gibt. Ja. Da glaubst du ja gar nicht, was es alles gibt. Und dann angelt man das wohl da raus, aus dem, dass man keine Fingerabdrücke drauf macht und so. Das finde ich ganz geil. Ja. Richtig Rock'n'Roll. Du, mir ist noch eine Geschichte, eine gemeinsam erlebte Geschichte von uns beiden eingefallen, wo ich mich dann sehr gefreut habe und tatsächlich... Bin ich gespannt. Mich wirklich nochmal gefreut hatte, mir die Erinnerung nochmal kam. Wir waren nochmal gemeinsam in Istanbul, um die Demokratie nach Istanbul wieder zu bringen. Seitdem geht es bergab. Seitdem geht es bergab. Also unsere Mission war nicht erfolgreich. Aber wir wohnen da ja, kann man ja schon offen sagen, sehr oft auch in Gastronomien abgezockt. Also ja, immer so ein bisschen, aber wir waren die typischen Touristen, die abgezockt wurden. Ja. Und dann fiel mir ein, dass wir auf den Princess Islands waren und da in einem Döner waren. Oh ja, ich erinnere mich. Und ich habe mir nämlich nur Peters Abzock-Paranoia auf den Princess Islands. Die ist mir nämlich eingefallen, als wir in einem Restaurant saßen und da alles so super war und ich dachte, Mensch, hier Kroatien ist ganz nett, da wirst du nie abgezockt. Wurde man auch tatsächlich nicht. Und dann fiel mir nämlich ein, wie du damals in diesem Döner, die werden uns jetzt total abzocken, die zocken uns ab. Und das war, glaube ich, der einzige Ort, wo wir waren, wo wir nicht abgezockt sind. Ja, das nennt man Zweckpessimismus. Ja, also ich habe damit einfach fest gerechnet, dass ich die 10-fache Summe für mein Essen bezahlen muss. Und dann kann ich nicht enttäuscht werden. Ja, und du wurdest auch nicht enttäuscht. Genau, also ich wurde dann eher positiv war es dann. Ja, aber da habe ich mich nochmal, etwa so ein... So ein warmer Moment, ich hatte dein Gesicht noch vor mir. Die zocken uns jetzt total ab. Die zocken uns ab. Ich sehe dem schon an, der will uns abzocken. Genau, das hatte ich mir noch notiert. Auch diese Insel, wo wir unsere Gastronomieversuche öffnen wollten. Ja. Ja, schade eigentlich, gell? Also die Princess Islands wären ja so ein Punkt, da, wenn wir jetzt vom Podcasten, ich sag mal, nicht nur die 10.000 im Monat machen würden, sondern 20.000 im Monat machen würden. Zu zweit natürlich, ihr könnt immer zu zweit teilen. Ja, klar. Ja. Dann könnten wir ja da hinziehen. Die waren ja echt schön, die Inseln. War ja sehr gemütlich. Absolut. Aber das Problem ist ja, dann wären wir wieder bei Tagespolitik. Also ich glaube, wir hätten Probleme, wenn wir auf den Princess Islands unseren Podcast machen würden. Da würde bestimmt jemand zuhören und da würden wir irgendwann was Falsches sagen und dann wären wir weg. Dann würde uns nämlich Natascha Kampusch da holen kommen. Ja. Auf der Insel bist du ja nicht so geschützt wie hier im Stuttgarter Kessel. Hier Böhmermann und Merkel, die boxen uns da dann raus, wenn die uns da verhaften. Böhmermann und Merkel, ja. Das waren doch auch die, guck, schon wieder vergessen, den Journalistennamen. Ah, Dennis Yücel. Dennis. Ja. Genau. Stimmt. Das ist ja schon fast schon Geschichte, wenn wir jetzt darüber reden. Das ist ja schon ein paar Monate her. Ja. Also von daher. Glaubst du schon, also wenn zwei Untergrund-Podcaster in der Türkei verhaftet werden würden, wegen, was weiß ich, regierungskritischen Äußerungen in diesem Podcast, so ein Podcast wie uns mit nur 20.000 Hörern. Glaubst du, Böhmermann und Merkel würden sich da auch so ins Zeug legen und das Außenministerium und wer auch immer, da sich damals, also es war ja, haben sich ja wirklich alle reingehauen. Ich glaube schon, weil woher hätte Böhmermann dann für seinen Podcast die Themen, wenn wir weg wären? Deswegen, also das ist eine rein rationale Entscheidung von Böhmermann, der braucht uns, um einfach seinen Podcast am Leben zu halten. Deswegen, ich mache mir da keine Gedanken. Du, ich habe noch ein paar nette, lustige Sachen. Lustige? Ja, aber sag mal, heute mal, wollen wir die Folge einfach nochmal so knackig wie in alten Zeiten, jetzt wo wir 20 sind. Eine Pocket-Folge. Eine Pocket-Folge, einfach so vielleicht ein Stündchen, zwei Päuschen, ein paar nette Geschichten. Nichts Hartes. Geil. Nichts Hartes außer unsere Muskeln, weil wir die ganze Zeit crawlen und scrapschen und never skip leg day. Und natürlich mein Penis. Deswegen ist unsere Aufnahme natürlich so schief. Verabschiedet euch in eine niveauvolle Pause damit. Ja, das wird geil. Punktlose Profanität mit Jean-Paul Prüm und Peter vom Schaumbad. Dieses Geräusch am Ende kam mir bekannt vor. Ah, dieses Klatschen immer, das habt ihr ja gar nicht mit drauf in eurer Ausgabe. Ja. Aber das ist immer schön. Also das ist eigentlich schön. Eigentlich sollten wir das mal alle Klatscher so zusammenschneiden. Stimmt, ja. Weil wir klatschen immer, um unsere Tonspuren zu synchronisieren. Profi, sprech halt. Eben, ja, wie eine Klappe. Synchronisieren. Ihr könnt euch halt vorstellen, wie die Klappe im Film, damit man einfach sieht, hier muss geschnitten werden. Schnitt oder geeditet, wie man heute sagt. Geeditet. Ja, ich meinte eigentlich Pupsgeräusch, der kam mir bekannt vor, aus Dinge, die aus Körperöffnungen kommen. Ja, woher? Ah, hast du erkannt, ja. Ja, das ist der gleiche Furz tatsächlich. Das ist der gleiche Furz, gell? Der gleiche Furz. Also, wenn ich eins kenne, dann Fürze. So, nächstes Bier aus Kroatien haben wir jetzt, aus kleinen 0,2er Flaschen, die finde ich immer super irgendwie. Mit Schraubverschluss sogar. Das ist wie ein Kölsch in der Flasche. Ah, das ist fantastisch. Ja. Und dazu kann ich tatsächlich auch noch eine Geschichte erzählen. Jetzt lass hören. Und zwar, Prost. Prost. Gab es in Kroatien auch eine sehr schöne Strandbar und die Bedienung, wir haben halt hauptsächlich Ujičko getrunken, weil bis dahin mein favorisiertes Bier war. Mhm. Woraufhin ich dann mit ihr vom Bierkühlschrank an dieser Strandbar ein Gespräch angefangen habe, was denn ihr favorisiertes Bier. Und dann hat sie gesagt, Favorit. Und ich dann so, ja. Genau. Und dann sie so, Favorit. Und ich so, genau, ja, was denn? Bier. Und dann hat sie auf Favorit gezeigt. Dieses Bier heißt nämlich tatsächlich Favorit. Geil, das ist witzig. Das ist lustig, aber auch ja, so ein klassischer Versprecher. Ne? Du, wir brauchen Podcast, ICE-Stories. Ich habe noch eine, weil ich war am Dienstag noch in München und bin mit dem ICE nochmal zurückgefahren. München. Und ich fahre sehr gerne Abteil, ja, anstatt Großraum. Ach so, eine. Ich bin so ein Abteilfahrer. Ja, das mache ich gar nicht. Und hatte auch einen relativ anstrengenden Tag in München. Hey, und sprich, wie der Herrgott dir das Maul geschenkt hat. Ah ja, gut. Sag mal doch so, oder? Ja, also ich hatte einen sehr anstrengenden Tag in München. Gut, gut. Es gibt nichts Sympathischeres. Bin dann in den Jormas gegangen, wo ich ja immer dachte, den gibt es nur in Stuttgart. Lange Zeit, bis ich dann andere Bahnhöfe Deutschlands kennengelernt habe und gemerkt habe, das ist eine Kette. Jorma gibt es überall. Jormars. Jorma. Jorma. Deine Mutter. Yeah. Ah. Ja. Aber der Jorma ist ja auch der Kanada der Bahnhofskioske, weil sie sind relativ günstig und sie duzen einständig. Ja, wahrscheinlich, weil sie die Sie-Form nicht beherrschen, einfach ja, die Mitarbeiter da. Aber ja, es an was sich, nicht schlimm ist. Nee, ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Ich wollte mir dann noch ein Bier kaufen, dann bin ich aber vor diesem Bier und ich war ja in dieser bayerischen Stadt, da gab es sehr viele helle und ich mag keine hellen. Mhm. Dann hatte ich aber auch irgendwie keine Lust auf eine Dose Bitburger oder sowas. Und dann habe ich meine geheime Leidenschaft, die ganz so geheim ist, Mixery, vor meinen Augen gehabt. Ist nicht geheim. Hab mir eins gekauft, bin dann in den Zug in mein Abteil gegangen, wo ich einen Platz reserviert hatte und da saßen so zwei Consulting-Typen mit Designeranzügen, Krawatte, schwer zugebunden und also der Stereotyp eines Unternehmensberaters. Mhm. Die auch, der ist von München nach Frankfurt gefahren, der Zug, die auch weitergefahren klar, sind ab Stuttgart und dann kommt der nur noch Frankfurt. Also so, wie man sich ja, also man denkt ja, diese Leute gibt es nicht mehr, aber die gibt es noch. Und auf jeden Fall habe ich dann gedacht, weil die schon die ganze Zeit so auf dänglich miteinander am Reden waren manchmal und über ihre Meeting vorher am Reden waren, war total so, ja, das hast du denen gut gezeigt, aber guck mal, ich habe dem blablabla nochmal eine Mail geschickt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich tue mal meine Kopfhörer rein, aber höre noch ein bisschen zu. Das kenne ich. Weil das immer ganz gut ist. Mach den Sound aus, ja. Aber mal Kopfhörer drin. Ne? Und dann habe ich tatsächlich mein Handy rausgenommen und als einer den Satz gesagt hatte, dachte ich, den muss ich sofort aufschreiben. Wir nehmen ja am Samstag den Podcast auf, weil er hat tatsächlich gesagt, die sind harte Hunde und pitchen immer heftig vor, aber ich finde die gut. Und das hat er so zu seinem Kollegen so, die sind harte Hunde und die pitchen mal heftig vor. Aber ich finde die gut, ich finde die gut. Und dann hat der andere wieder irgendwann gesagt, also war ein sehr schönes Gespräch dazu zu hören, weil du die ganze Zeit dachtest, Leute, ihr seid doch erfunden. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mein Mixery aufzumachen. Ja, richtig. Und habe auch so einen schönen Blick geerntet. Also sie haben mich nicht verachtet, weil ich auch ein Hemd immerhin anhatte. Ah, deine Kutte hast du nicht angehabt? Meine Kutte hatte ich nicht angehabt. Okay. Ich war ja auch auf keinem Metal-Konzert, sondern auf einer Hemdenausstellung, deswegen habe ich ein Hemd an. Und habe dann mein Mixery aufgemacht und mit diesem Pitsch und als dieser süßlich-alkoholische Duft da rauskam, sind so beide Blicke, die saßen an diesem Fenstertischplatz und wir saßen auch alleine drin. Ich saß am Gangplatz. Also ihr drei. Wir drei. Mhm. Sind beide Blicke so kurz rübergegangen, dann auf die Dose und du hast gemerkt, beiden angemerkt, oh Gott, was trinkt der denn da bitte? Das wäre ein Lutscher. Genau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich ihnen noch ein bisschen irgendwann zugehört, aber dann wurde es auch irgendwann sehr langweilig, weil man auch den Kontext nicht so richtig verstehen konnte. Auf jeden Fall sind sie zwei super Kollegen. Wie alt waren die denn? Die jedes Meeting runterrocken ohne Ende. So natürlich. 40 ungefähr. Okay. 40. Der eine leicht adipös. Natürlich. Und der andere wie aus einem Modekatalog, wie aus einem Bräuninger-Katalog, aus dem Katalog-Katalog geschält, in den Katalog reingeschält. Also er sah aus wie jemand, der geschält. Sehr gepflegt in einem super geschnittenen Anzug ist. Und der andere war die dicke Freundin, die man mitnimmt, dass man sich noch geiler fühlt. Noch geiler fühlt, aber beide fühlen sich geil buddymäßig und sie haben das Meeting in München richtig gerockt. Also so viel konnte man sagen. Er schreibt auch nochmal eine Mail hinterher und hat seinem anderen Kollegen auch noch dann WhatsApp-Nachrichten geschickt und hat die dann immer bekommen, also der Dicke. Und hat seinem dünnen Kollegen immer, hier, guck mal, jetzt schreibt der Bernd, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat auch gesagt, aber dann haken wir nochmal am Montag nach, gell? Weil im Endeffekt, aber ich würd den Briten dann auch schreiben, if you consult, weißt du so, und dann ganz aber so deutsches Englisch, weißt du so. Ja, ja. If you want it, then we bring it. Also, aber du echt gedacht, gönnst denen doch mal. Die ja, ich fand's erfolgreichen ja auch geil. Tag nee, ich fand's in ja München. Sie haben zwei. Mich ja auch unterhalten, weißt du, das ist ja auch genau. Der Punkt. Und mich jetzt auch. Ja. Und 100.000 Leute jetzt. Danke, deswegen, danke. Unternehmensberater aus Frankfurt. Und dann habe ich München wieder gedacht, weil meine Hinfahrt war sehr langweilig, da hatte ich so einen Zweiersitz, es gab keinen Abteil, aber einen Zweiersitz im Großraum, der sehr leer war. Ich bin am Montagabend hingefahren, sehr spät, um 8 oder so. Oh. Also nicht sehr spät. Direkt nach dem Urlaub. Direkt nach dem Urlaub nach München gefahren. Aber ich hatte einen Zweiersitz für mich allein, habe mich dann so ein bisschen ausgebreitet, war sehr ruhig da im Abteil. Hab gemütlich gelesen und deswegen dachte ich auf der Rückfahrt, auch Mensch, jetzt habe ich nochmal was im IC erlebt. Aber ja, ich habe das Reisen wieder gemocht irgendwie. Na gut, du warst ja gerade eh drin. Genau. Mit Urlaub. Ja. Aber guck mal, du nimmst gerne Abteile. Das ist ja wie in einem Achter zu sitzen. Wie in einem Achter zu sitzen? Also, ja, das sind ja... Achso, wo du ja diesen Tisch Leute. Dann da... Also diese Vierer, wo der Tisch da in der Mitte ist, oder was meinst du mit einem Achter? Ja, genau. Man will ja am liebsten einen Zweier für sich. Noch geiler ist ein Vierer für sich. Ja. Ist aber unwahrscheinlicher. Und wenn du ein Abteil nimmst, da ist ja wie ein Achter. Da ist ja noch unwahrscheinlicher, dass man allein ist. Nee, im Abteil sitzen immer nur 6 Personen. Oder 6, okay. Ja. Dann halt ein Sechser. Ein Sechser, ja. Und ein Sechser ist ja mit der Beste. Ein Sechser im Lotto willst du ja auch Lotto, haben. Lotto, ein Sechser Favorit. Nee, aber im Abteil ist eigentlich selten voll besetzt. Deswegen, aber trotzdem sitzt du Fremden gegenüber, was immer scheiße ist. Ja, wobei im Abteil ja jeder auch so sein Ding. Ich mag die Ruhe im Abteil. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Abteilerfahrung. Nee, ich weiß auch den Punkt, den du bringst, aber im Großraum brüllt halt immer irgendjemand rum. Ja, gut. Ja. Ja. Also, irgendwer nervt im Großraum immer. Und da ist auch viel mehr. Im Abteil machst du ja diese Abteiltür zu und alle Leute, die vorbeigehen, gehen vorbei. Und im Großraum gehen sie durch den Mittelgang und stören viel mehr als im Großraum, wo du halt. Also im Abteil, deswegen bin ich habe mich irgendwann für Abteil entschieden und fand Abteil eigentlich geil dann. Okay. Also mir doof ist halt natürlich, darum, wenn du nervige Leute im Abteil hast. Ja. Dann hast du verloren. Das passiert mir geht es halt darum, dass mir keiner, dass ich nicht will, dass mir jemand gegenüber direkt sitzt und das mitkriegt, was ich so mache. Und das ist in den großen Dingern unwahrscheinlicher. Weil ich mache wirklich immer furchtbare Sachen. Ich lockere die Atmosphäre mal auf, indem ich mir erstmal. Also egal, wer mir gegenüber sitzt im Abteil, zwinker ich erstmal zweimal oder so, ich setze mich hin, sag erstmal allen Hallo, also stell mich auch vor, wir machen einen Abteil. Jean. Hallo, Jean-Paul, hallo, Jean-Paul. Auch direkt duzend, im Abteil duzt man sich, natürlich. Das ist allgemein bekannt. Natürlich. Begrüß halt alle als Jean-Paul und die Person, die mir dann gegenüber sitzt, egal welches Geschlecht, welches Alter, da zwinker ich immer so zweimal. Und dann, wenn sie nicht reagiert, mache ich mit Mundwinkel tatsächlich so, hey. Und ab und zu kriegst aufs Maul von dem Vater von dem kleinen Mädchen, dem du gerade. Und dann lege ich mir mal so lassiv über die Lippen. die ganze Zeit. Und dann deshalb dieses blaue Auge. Nee, weißt du, was der Vorteil ist? Die Leute, die dir gegenüber sitzen, weichen danach, egal wie lange die Fahrt dauert, deinen Blicken aus. Ja. Ja, von daher kannst du dann ganz gemütlich umherblicken, okay. Weil du ja schon. Ah ja, weil das ist immer das große Problem. Man darf nirgendwo hingucken, genau, weil man könnte ja Blickkontakt herstellen. Du musst der komische Onkel oder der creepy Typ sein, dann guckt dich auch keiner mehr an, weißt du, dann wirst du gemieden. Ich habe so Angst vor Blickkontakt, ich saß wirklich schon 6 Stunden neben fremden Leuten und wusste nicht, wie die aussehen. Ich wusste nicht mal das Geschlecht von meinem Sitznachbarn, weil ich mich nicht getraut habe, mich hinzugucken. Ja, man könnte sich ja angucken. Man guckt, zur Seite gucken ist natürlich aber auch viel schwerer, als wenn du dir gegenüber sitzt. Also da guckt man sich automatisch mal in die Augen. Ich gucke da manchmal so auf meine Uhr. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Und schlägst dann. Dann sagst du aber eine Entschuldigung, weil du natürlich den Blick auch mal ja, auf gar keinen Fall ansprechen. Naja. Aber so an sich, das einzige Problem, was ich mal hatte, ich saß tatsächlich mal mit 3 älteren Damen aus Leipzig im Zug nach Berlin. Und von Stuttgart nach Berlin. Also die saßen, glaube ich, schon ab München drin. Auf jeden Fall bin ich in dieses Abteil gekommen und sie, nach einer halben Stunde brauchten sie irgendwas von mir. Ich glaube, die hatte noch den Koffer über meinem Ding oder so. Und kann ich den jungen Herrn mal bitten, mir meinen Koffer runterzugeben? Ich natürlich. Und dann habe ich den Fehler gemacht, tatsächlich zu sagen, mich auf einen Smalltalk einzulassen. Ach du Scheiße, sowas macht man doch nicht. Und das Problem war halt, danach war ich ihr Freund. Und die haben mich immer wieder angesprochen. Auf einer Fahrt nach Berlin war das dann im Endeffekt eine sehr lange Fahrt für mich, Weil auch wenn ich Kopfhörer drin hatte, aber die das Gefühl hatten, sie müssen nochmal den jungen Herrn aus Stuttgart was fragen, haben sie mich einfach gefragt. Ich musste meine Musik ausmachen. Und irgendwann hatte ich... Das waren so sächsische Muttis. Das waren so sächsische... Ja, Muttis, Ommis eher schon. Ommis, okay. Ja. Und was mir aber ganz gut gefallen hat, da haben sie meine Sympathien auch wiederbekommen. Sie hatten tatsächlich Eier, vorgekochte Eier in der Tupperdose dabei. Sehr gut. Und ein Glas Senf. Sehr gut. Und so ab dem Moment habe ich gedacht, okay, das ist so konsequent, cool. Das ist richtig gut. Und so sächsische Ommis sind ja auch nette Frauen, meinst du? Die sind nette Frauen, ja. Kann man nichts sagen. Ja, herzliche Leute. Herzliche Leute, ja. Die Sachsen sind alle herzliche Leute. Genau, das ist nicht tagespolitisch gemeint, sondern einfach gekochte Eier mäßig gemeint. Einfach ja. Mal ein Ei aus der Tupperdose futtern. Ja, das war die ICE-Geschichte. Gar nicht schlecht. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich eine habe. Gott, ist das lame. Moment, ich hab's gleich. Peter ist heute nicht so gut vorbereitet wie ich, nee. Merke ich. Ich habe aber auch nichts. Österreich habe ich noch ein bisschen. Kennst du den neuen Trainer von Eintracht Frankfurt? Nee, tatsächlich nicht. Der heißt Adolf Hütter. Und ist Österreicher. Wie alt ist der? Der ist so Mitte 60, Jahrgang 60, 62, sowas. Also okay. Nicht vor 45 geboren. Das ist ja das Faszinierende. Heutzutage kann ja auch keiner mehr Bundesliga-Trainer sein. Naja, Jupp Heynckes ist doch Jahrgang 22 oder so. Jupp Heynckes ist, glaube ich, Jahrgang 22, ja. Also, der also mit, wenn man ihn anguckt. Mit 100 ist der nochmal Champions League-Sieger geworden. Ja. Wird. Ja. Ja. Auf jeden Fall Meister. Ja. Also mit 100. Die nächsten 10 Jahre wird Bayern München eh Meister, von daher wird Jupp Heynckes auch Meister auf jeden Fall mit 100. Auf jeden Fall. Ja, und die Bayern wechseln die Trainer ja auch nicht so oft. Ja, Kovac wird jetzt bald gefeuert, dann kommt Dings wieder. Genau. Also ist wieder aktuell alles. Genau, meine Aussage war eigentlich falsch. Die Bayern wechseln schon oft die Trainer, aber zwischendurch kommt immer Jupp Heynckes. Und wenn man jetzt hochrechnet, kommt Jupp Heynckes 22. Jupp Heynckes wird Meistertrainer 22 sein. Aber Adi Hütter, ja. Das ist der geilste Name. Aber er nennt sich Adi, oder wie? Adi, ja. Also würde ich auch machen. Ich habe das dann sofort recherchiert, als diese Pressemitteilung kam, Eintracht Frankfurt, neuer Trainer, weil Kovac ja zu den Bayern ist. Adi Hütter, heißt der Adrian oder Adolf? Ja. Und dann, tatsächlich, Adolf, und dann auch noch Adolf H. Und dann auch noch Hütter, was wirklich ähnlich klingt wie Adolf Hütter. Himmler. Adolf Hütter. Und das dann noch im Wiener Slang ausgesprochen, klingt das dann wahrscheinlich wie Hitler. Ja, aber da weiß man doch eigentlich schon die Gesinnung der Eltern. Also ihm würde ich die nicht unterstellen, aber die Eltern... Ich habe mich dann tatsächlich über ihn informiert und was das für Eltern sind und so weiter. Da kam war nicht viel zu finden dazu, aber er scheint ein sympathischer Typ zu sein. So. Okay, ja. Also er scheint kein Nazi zu sein. Nee, er kann ja auch nichts dafür, aber trotzdem... Obwohl, nee, Moment mal, rein theoretisch, also du kannst ja dann... Wesentlich schwerer ist, den Nachnamen zu ändern, aber relativ einfach ist, den Vornamen zu ändern. Ja, was ist relativ einfach? Weiß ich nicht. Doch, was du brauchst eine gute Begründung, dann kannst du einen Antrag stellen. Also du darfst ihn nicht einfach so ändern. Du kannst jetzt zum Amt gehen und sagen, nächste Woche heiße ich, ich würde gerne mal Adolf heißen. Aber wenn du nachweisen kannst, ich glaube, du musst nur einmal zu einem Psychologen latschen, dass der Name für dich eine Belastung darstellt. Und das musst du nur gut begründen. Dann darfst du deinen Vornamen auch ändern. Das heißt also, rein theoretisch könnte Adolf Hütter zum Amt gehen und sagen, Leute, und mit dem Namen Adolf hast du sehr gute Chancen, dass du sagen kannst, der Name ist für mich eine Belastung. Ja, also, aber er wird auch nur Adi genannt, muss ich fairerweise. Also auch in der Sportpresse. Also wahrscheinlich er war zu faul, zum Amt zu gehen, aber hat eine Lösung gefunden, indem man sich einfach Adi nennt. Ja. Ah, gutes Beispiel übrigens für neuen Vornamen. Dieter Mohr, der Moderator. Max. Und hat sich einfach Max Mohr umbenannt. Vielleicht, weil es cooler klingt nach Max. Aber das ist kein Künstlername, er hat sich tatsächlich offiziell in Max Mohr umbenannt, weil Dieter ihn gestört hat. Okay. Ich habe einen Onkel, oder, warte, das ist der Onkel von meinem Vater, also ein Bruder von meiner Großmutter, das ist dann ein Großonkel, oder? Großonkel, ja. Der hat einen sehr weiblichen Vornamen. Den will ich aus Personenschutzgründen nicht nennen. Maria. Der hat es nicht geschafft, sich umzubenennen. Echt? Der hatte wohl darunter gelitten als junger Mann. Und hat es versucht, hat es nicht geschafft. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen lockerer geworden, nachdem in den 90ern so viele schlimme Vornamen ja, das kann sein. Wurden, ja, das ist jetzt auch, die Ämter überrannt ja, wurden. Das war auch, ist auch 60 Jahre her, dass er das versucht hat wahrscheinlich. Ja. Und heutzutage, weißt du, wenn so ein River Kevin, obwohl der Name Kevin, Northwest. Ohne tagespolitisch zu werden, wurde ja von Kevin Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden, so ein bisschen wieder gerettet. Ne? Habe ich sogar einen Artikel drüber gelesen, dass Kevin, durch Kevin Kühnert nochmal ein bisschen wieder, ein bisschen mehr Klasse bekommen hat. Ja? Ja. Okay. Also von daher ist vielleicht tatsächlich so Lennox ist für mich so ein Name. Lennox, ja, ich glaube auch nicht, dass wir, also wir Hörerinnen, wir sollten über weibliche Vornamen reden, weil wir haben ja kaum Hörerinnen, also gar keine eigentlich, und zwei Hörer, und davon ist einer Lennox wahrscheinlich. Der wird uns jetzt rausspringen. Den haben wir jetzt sorry, Lennox, verloren. Also wenn ihr lächerliche Vornamen habt, verpisst euch aus unserem Podcast. Ja. Ihr könnt zurückkommen, wenn ihr euch umbenannt habt. Ist ja angeblich nicht so schwer wie in den 50ern. Ja. Vor allen Dingen eingeschlossen auch alte deutsche Vornamen, sowas wie Josef oder Peter, und französisch lächerlich klingende Vornamen wie Pierre oder Jean-Paul oder sowas. Ja, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Cool. Ein Freund von mir hatte einen Großvater, der einen seltsamen Nachnamen hat. Und der hat es geschafft, den zu ändern. Siehst du? Also sein Nachname hat sich sehr ähnlich angehört wie... Nee, nicht sehr ähnlich. Also es war ein anderes Wort für Penis. Ein Slangwort für Penis. Was auch Tiere hinten am... Über den Po rauskommt. Ja, ja. Puchzel. Der Puschel. Puschel. Er hieß Peter Paul Puschel. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Nee, aber also der hatte so einen Nachnamen und der hat dann irgendwie auch nur ein, zwei Buchstaben geändert. Also von Penis zu Pelis oder so. Ja. So in der Art. Ist ja auch tatsächlich nach 45 sehr häufig passiert in Österreich und Deutschland. Der Name, Nachname Hitler ist ja komplett verschwunden, wurde zu Hitschler, Himmler. Nein, aber wurde tatsächlich meistens Hiller oder Hitsche. Hitchler, ja genau. Ich glaube, das haben wir sogar mal schon hatten wir schon mal, Podcast besprochen. Genau. Und dann, wo du lustige Nachnamen in unserem Telefonbezirk, also du hast ja immer so Telefonbücher, die früher regional waren, wo man auch als Kind, wo noch keine Anruferkennung war, Telefonstreiche so mit 12, 13 gemacht hat. Und das Problem war, im Bereich Trier, in dem ich ja aufgewachsen bin, gab es tatsächlich in einem Trierer Vorort einen Herrn Penis. Mit Nachnamen. Der hat, ist, glaube ich, sehr, sehr häufig angerufen worden. Unter anderem auch von meinem Freundeskreis. Dafür Entschuldigung, Herr Penis, Herr Penis. Aus dem Kreis Trier. Aber ich glaube, die komplette Eifel plus der komplette Hunsrück, alle 12- bis 14-Jährigen haben immer bei Herr Penis angerufen, nur um zu hören, wie er an Telefon geht. Penis. Und dann Kinder gelachen und auflegen. Oh also, Gott, der arme Mann. Ja. Der baumelt jetzt gerade von seiner Decke. Seit 1995 baumelt der da. Ja, oder er hat sich einfach hängen lassen. Er hat sich hängen lassen. Ja. Von einem Henker. Weiß ich nicht. Aber als Herr Penis würde er sich schon eher... Ah, ja, okay. Also ich glaube nicht, dass er noch aufrecht durchs Leben... Ich sag, der baumelt seit 1967 in seiner Trierer Vorort-Pennerwohnung von der Decke. 1967 Decke. Kann nicht sein, weil 1969 haben wir ihn angerufen immer. Da war ich ja 14. Ja. 69. 69. Deswegen Oralsex, beidseitig. Ja, Penis. Was glaubst du, wie Herr Penis seinen 69. Geburtstag gefeiert hat? Da haben sich doch alle totgelacht, oder? Penis 69. Geburtstag. Wahrscheinlich hat er, viele Standing Ovations bekommen. Never Skip Black Day. Genau. Der drittes Bein. Macht keinen Sinn. Verrückt, ich hätte nie gedacht, dass mir Peniswitze ausgehen. Aber jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ach Mensch, das ist super, wenn wir keine Tagespolitik machen, dann kann man so die unterste Karlauer Schublade auch aufmachen, ne? Hammer. Was, eine Frau ohne Beine? Adolf Hitler. Erdbeer. Den fanden wir früher lustig. Wegen Bär, weißt du. Damals Bär. Hatten Frauen nur Schambehaarung. Ja, ja. 69. haben sie heute ja nicht mehr. Waxing, Sugaring. Gibt übrigens Sugaring. Das soll ein bisschen... Sugaring. Sugaring. Ist das Schamhaarentfernung oder was? Nee, kannst du auch an den Beinen machen wohl. Wird wohl also Haarentfernung. Haarentfernung, aber nicht mit Wachs, sondern mit Zucker. Wahrscheinlich kriegst du da so ein... Du siehst wahrscheinlich aus wie ein kandierter Apfel. Und dann wird geil. Die Schale abgeklopft oder so. Geil. Ich war noch nie zum Sugarn. Ich war auch tatsächlich noch nie zum Wechseln natürlich. Ich auch nicht. Ich war mal zum Wechseln, aber Reifenwechseln. Ich war mal zum Brennen. Also ich habe mir mal die Haare weggebrannt an meinen Armen. Seitdem sind die nie wieder nachgewachsen. Oh, das ist natürlich... Ich sehe doch da ein bisschen... Blonden, ja, so... Blonden Pflaumen. Ja, so... Pflaumen. So Armbehaarung wie ein Vierjähriger habe ich. Ja, du bist eh wie... Also dein Arm sieht ein bisschen aus wie eine Pfirsich. Für sich Ärmchen. So. Mit so einem leichten Flaum. Also, ja. Du siehst sehr weich aus, sehr, sehr muckelig, würde ich sagen. Weißt du, wie so ein Sandkissen. Das, will, ja. Das hört man gerne als Mann. Peter von Schomber, das männliche Sandkissen. Fünfmal trainieren die Woche, dass ich aussehe wie ein Pfirsich. Ja, du pumpst wie ein Bekloppter, sieht man ja. Ich mache mir auch langsam Sorge, dass du noch ein bisschen Zeug dazu schluckst. Ja, Bier. Ja. Favorit. Favorit. Aber. What's your favorite beer? Favorit. Immer noch besser als Nektarine, sage ich. Pfirsich. Ja. Obwohl, beides geil. Boah, ja, das wie genauso diese, also Nektarine und Pfirsiche sind ja so ein bisschen so wie Mandarinen und Clementinen, wo du nie sicher bist. Nee, das ist schon klar bei Nektarinen und Pfirsichen. Findest du? Wegen der Haut. Ach, du bist ja... glatt und haarig. Du kennst dich einfach aus, was Fructose, Dextrose. Ja, durch meine Fructoseallergie. Ja, genau, Dextro-Peter ist ja auch dein Spitzname. Fructo-Peter. Ja, und ich arbeite ja auch teilweise im Ernährungsmanagement. Ja. Ja, da kennt man natürlich Nektarinen genau. Und Pfirsiche. Apropos Natascha Kampusch, falls du jetzt gerade zuhörst, als Entschuldigung würden wir dir einfach anbieten, dass Peter dir eine kostenlose Ernährungsberatung einfach gibt. Also ja. Für unseren kleinen Aussetzer am Anfang der Folge. Sorry, Nati. Genau, Nati, schreib uns, wenn uns schon Christian Dramitz noch immer nicht geantwortet hat. Ja, wir sind aber auch nicht wirklich hinterher. Nee, aber trotzdem, wenn Christian Dramitz uns immer noch nicht geantwortet hat, dann kannst du uns wenigstens schreiben. Wir sind für Promis da. Wir würden sogar Jan Ullrich und Til Schweiger wieder zusammenbringen, damit sie endlich ihre gemeinsame Tochter wieder abknutschen können. Til Schweiger zeigt dir mal irgendwelche Videos, wie er seine Tochter küsst. Ach du Scheiße, wusste ich gar nicht. Das ist sehr befremdlich. Ich muss mehr Social Media von Leuten, die ich nicht mag, folgen, glaube ich. Ich kriege das immer dann von Leuten, die ich mag, die aber die Leute nicht mögen. Ah, okay. Genau, also man kann sich das auch aufbereiten lassen. Auf jeden Fall willst du nicht sehen, wie Til Schweiger seine Tochter küsst. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ich will weder Til Schweiger noch seine Tochter überhaupt küssen sehen. In der Familie sollte sich nicht auf den Mund geküsst werden, außer Mama und Papa. Oder aber auch nur zur Fortpflanzung. Wir sind ja auch, genau, zur Fortpflanzung, aber wir sind ja auch tolerant. Auch Papa und Papa dürfen sich küssen. Wenn. Auch wenn es voll schwul ist. Und. Das ist jetzt so witzig dabei gewesen. Wie? Das ist doch voll schwul, wenn sich Männer küssen. Ja, durch dieses Vollschwul. Ach so, ja. Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen. Du hast es einfach negativ. Nö, ich habe negativ, genau. Ja, ich habe falsch verstanden, oder wie? Ich bin der despektierliche Typ. Dabei hast du doch. Schwulenhasser Jean. Ja, ja, genau. Jean wie schwul. Lennhasser. Ich war noch mit meinem Lebensgefährten im Urlaub und du Stimmt. Stellst mich jetzt. Ich habe, während du mit deinem Lebensgefährten im Urlaub warst, mit einem Mann rumgemacht auf der Tanzfläche. Siehst du mal? Ja. Das ja. War total schwul. Ja. Also, euer homoerotischer, wir sind homoerotische Typen. Voll, ja, ja. Also homosexuelle Typen sind wir nicht. Ich bin homoerotische Typen. Sehr. Ja. Ich finde auch ganz allgemein, vielleicht sollten wir das vor unserem kleinen Päuschen noch machen, bisschen Homoerotik würde die Aggressivität insgesamt zwischen Männern entschärfen. Also kuscheln statt kloppen. Ja. Ja, oder knutschen. Oder knutschen, du bist knutschen. Dann ich bin der einfach, Knutscher, du bist der Kuschler. Dann machen wir total unverfänglich einfach KKK. Küssen und Kuscheln. Knuddeln statt kloppen. KKK. Da, cool. Ich glaube, damit können wir gar nicht anecken. Also Leute, KKK. Oder wie die Kanadier statt kloppen sagen würden zum größten Teil, KKK oder K. Ganz normaler Dienstag in Kanada. Ja. Tschüss, ihr Mäuschen. Ja, wir machen mal noch ein bisschen jetzt kommt ein Zwischengeräusch. Ja. Musikding und dann hören wir uns noch mal. Einer von euren Favorites auf jeden Fall. Ja, wir haben ja nur Favorites. Bam. Warzen entferne ich selbst. Nächtlich im Harndrang. Nächtlich im Harndrang. Verstopfung. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verstopfung. Die Hornhaut schält sich sanft ab. Ha, da war wieder der Klatscher, den die Hörer nicht gehört haben. Ihr Armen. Willkommen zurück. Wir machen euch mal ein Best-of-Klatschen. Wir machen jetzt noch eine geile Runde, geile Gespräche mit geilen Typen. Geil, alles geil. Super geil. Geil, geil, geil. Jo. Kurze Diskussionsfrage. Ja. Für wie viel Geld würdest du einknicken, Werbung zu machen? Oh, Entschuldigung. Für eine unsympathische Firma. Als Testimonial. Eine schlechte Firma. Was, also du bist ja Promi. Definier mal bitte unsympathische Firma. Also erstmal, du bist ja Promi, ja. Du schreibst ja Bücher, ja. Du hast ja einen Podcast, du ja, klar. Drehst manchmal Filme fürs ja. Internet. Nicht nur für das Internet, ich war ja auch mal im ARD-Fernsehfilm zu sehen, Der verlorene Schuh. Echt? Ja, ja. Das hat man gar nicht erzählt, ja. Egal. Aber nur jetzt es ist um noch das in der Mediathek, schaut einfach in die Mediathek rein, Der verlorene Schuh. Der verlorene Schuh. ARD-Mittwochskino. Geil. Genau, ja. Genau. Ich war der Schuh. Also, genau, du als Promi ja, jetzt, genau. Das mal kurz. Als animierter wär, Schuh, ja. Okay, wir können auch darüber reden. Ich wollte nur kurz Werbung machen. Genau, du bist ja, du als Promi, du, und dann stell dir vor, du bist angefragt von McDonald's. Nicht so sympathische Firma, vor allem du als nicht besonders zugeneigter Rindfleischesser. Ja. Weil du Inder bist. Weil ich Inder bin, ja. Und ich bin zeitgleich auch Moslem, also ich Moslem bin kein auch Schwein. Welche Religion ist keine Hühner? Die Juden essen keine Schalentiere zum Beispiel. Ja, Inuit zum Beispiel essen und wenig Hühner, weil da sehr wenig Hühner sind zum Beispiel. Ich finde ja, man kann die Eskimos nennen. Ich weiß auch gar nicht, ob Inuit auch politisch korrekt ist. Es ist ja auch, also kein Eskimo hört uns zu. Stimmt. Jedenfalls essen die auf jeden Fall auch sehr wenig Huhn, weil die, glaube ich, sehr wenig Hühner haben. Deswegen. Also okay, aber jetzt auch, zur, aber zur Diskussionsfrage. Inuit ist ja auch keine Religion, aber egal. Die denken ja auch. Stimmt, das ist keine Religion. Ist ja auch egal, aber sie essen die heilige Hühner. Robbe an. Die heilige Robbe, ja. Und das übrigens, ich noch kurz, jetzt schwanken wir wieder, jetzt sind wir wieder wie ein betrunkenes Baby, aber es ist eine totale Urban Legend, dass Eskimos 300 Wörter für Schnee hätten. Das ist einfach nur eine Urban Legend. Die haben nur 30. Die haben nämlich nur 27 Wörter für Schnee. Nein, sie haben nur ein Wort für Schnee. Sie beschreiben, der Mitteleuropäer hat auch verschiedene Wörter für Schnee. Kokaindealer auch. Ja, eben, ja. Gut, also stellen wir uns vor, ja, genau. Für wie viel Kohle würde ich Werbung also für einen Werbespot, so einen Stefan Raab-mäßigen oder Olli Pocher-mäßigen Werbespot für McDonald's. Von ja, im Prinzip machen das ja alle, ne? Also auch zum Beispiel Joko und Klaas mit ihrer komischen Granini-Limo oder der Böhmermann ja. Böhmermann ist relativ konsequent. Hat der mal für was Werbung gemacht? Weiß ich nicht. Nee. Aber für wie viel Kohle? Ja, ich weiß nicht. Oder ja, genau. Oder also für was wir wirklich reden? Moralisch gegen dich spricht. Also oder gegen deine. McDonald's wäre zum Beispiel schwer, weil Heidi Klum dafür schon mal Werbung gemacht hat. Ja, gut, das. In die Liste wollte ich nicht rein. Okay. Aber im Prinzip würde ich, glaube ich, außer Waffenkonzernen erstmal alles machen. Weil man kann ja immer, und das ist ja das Schöne dran, man kann sich ja die Kohle einstecken. Und die Verträge werden nicht so sein, dass du dazu verpflichtet werden kannst, in 5 Jahren dazu sagen, ich finde den Konzern total scheiße. Ah, okay. Also man kann sich die Kohle ja einstecken, dann läuft die Werbekampagne und sobald der Vertrag beendet ist, sagt man halt einfach, Also ich finde den Laden scheiße. Aber du hast mal Werbung für McDonald's gemacht oder für Heckler und Koch. Ja, und dann, nee, Heckler und Koch würde ich zum Beispiel, das wäre No-Go. Das würde ich machen, weil ich finde Waffen ja super geil. Du findest Waffen geil, du bist ein Waffen. Ja, ich würde, für Heckler und Koch würde ich umsonst. Das ist dein Traum halt. Weil einfach, in dem Spot dürfte ich wahrscheinlich ballern auch. Ja, ja. Und ballern ist geil. Ich stelle mir auch, also auch jetzt, weil viele, viele Firmen ja auch natürlich bei uns zuhören. Also wenn ihr jemanden aus unserem Podcast für Waffen haben wollt, ich wäre ein bisschen beleidigt, wenn Peter das macht, aber er würde es auf jeden Fall tun. Uns würde es weitergeben. Ja. Aber vielleicht auch tatsächlich so ein einfach ein Ballerspot. Peter mit seinen verrückten Augen schießt mit zwei Heckler und Kochs einfach vielleicht auch auf. Ja, vielleicht kriegt man das hier hin, so in 30 Sekunden, dass du so viele Lebewesen wie möglich tötest. Ja, aber und alle Religionen. Also einfach alle Religionen. Alle Religionen, alle Rassen. Ich schieße auf Eskimos, genau. Auf ja, Kanadier. Alle Nationalitäten. Du siehst halt einfach so einen Kanadier, der mit seiner Kanada-Flagge gerade läuft. Du zerschießt erst die Flagge, dann den Kanadier. Aber so machst du das mit jeder Nation irgendwie. Das wird so ein Stressiger Spott. Ja, würdest du? Würde ich, das würde, also Heckler und Koch würde ich umsonst machen. Ich weiß gar nicht, was ich richtig böse finde. Vielleicht, na, ich habe ja keine Moral. Mir fällt jetzt keine Firma ein, die ich wirklich abgrundtief böse finde. Sag mal eine. Nestle ist zum Beispiel. Nestle, schon natürlich. Ja. Coca-Cola. Coca-Cola, ja. Also es gibt schon sehr viele Firmen. Eigentlich sind alle Firmen unsympathisch. Ja, das alle großen. Halt, also sobald du Werbung machst, sobald du Werbung für die großen 600 machst, kann man dir moralisch irgendwas, also ethische Fragen ergeben sich bei jeder dieser Firmen. Dann ist halt die Frage, nehme ich die Kohle mit? Und wir als Promis, die halt unabhängig sein können, weil unser Podcast halt einfach... Ja, wir müssen ja halt... Wir haben ja die Geld. Kohle mit Baggern reinspielt, ja. Können uns dann natürlich hinsetzen. Aber was macht so ein Detlef die Soest? Oder was macht so ein Olli Pocher? Was macht eigentlich Olli Pocher? Ach, der hat ja nochmal... McDonald's-Spots. Ja, genau, ja. Mediamarkt-Spots. Von daher, da kann man natürlich jetzt von oben herab sagen, weil wir einfach auch erfolgreicher sind ja, als all die Personen. Ja, wenn man unendlich viel Geld hat, dann ist es eh... Ja, das ist leicht aus unserer Perspektive, da moralisch zu urteilen. Ja, und wenn dann so ein Heckler- und Kochtyp kommt mit so einem fetten Geldkoffer, dann knickt jeder ein. Andere Frage ist natürlich, gibt ein Produkt, wo du sagen würdest, dafür mache ich Werbung, weil ich finde dieses Produkt wirklich richtig geil. Weiß ich nicht. Und... Andere Frage, glaubst du, solche Werbedeals, die kommen mit Bargeld dann auch? Da kriegt man so einen Koffer, glaube ich. Ja, ja, ja, gut. Ja, ja. Aber nur von den bösen Firmen. Von den bösen Firmen, ja. Die guten machen ganz normale Verträge. Die guten Firmen würden normale Verträge machen. Aber die guten Firmen haben keine Kohle. Ja, außer halt natürlich, klar, gut, also am Vormittagsprogramm, am Abendprogramm hat man ja schon oft Küttersalbe und so weiter, ist ja alles, das ist ja alles Pharmaindustrie. Aber ich glaube, Lifter, der Treppenlifter, das ist so ein kleines mittelständisches Unternehmen. Weißt du, wo immer diese melancholisch blickenden Rentner, ich kann die Treppe nicht mehr gehen. In schwarz-weiß. Und dann kommt der Change in der Werbung. Sie haben jetzt den Lifter, den Treppenlifter und sitzen noch immer melancholisch blickend, aber fahren jetzt ganz langsam die Treppe hoch. In das schwarz-weiß. Ja, in schwarz-weiß. Nee, da ist dann Farbe. Ja? Ja, ja, wenn Sie ich habe lange keinen Lifter-Spot mehr gesehen. Wenn Sie die Treppe hochfahren, es gibt auch verschiedene Lifter. Hersteller tatsächlich. Laufen die Spots noch? Nee, oder? Die laufen noch. Doch, die laufen noch. Die laufen noch. Aber dann musst du, dann, die laufen tatsächlich nur in öffentlichen Rechtlichen, also ARD, ZDF, zwischen 17 und 19 Uhr. Ja, wenn die werben dürfen halt. Genau. Ja. Und auch nur in dieser, da wo diese ganzen Quizshows und komischen Boulevardmagazine laufen, da wo die alten Leute gerade ihren Kaffee getrunken haben und dann den Fernseher anschauen und überlegen, wie sie jetzt wieder die Treppe hoch. Kraxe, dann kommt natürlich Lifter. Aber da stelle ich mir vor, da ist so der klassische mittelständische Unternehmer. Wir bauen die Lifter, Treppenlifte schon seit. Wäre ganz gut, aber machen wir schon alles sauber, gell? In ihrer Werkshalle in Backnang. Ja, schreiben Sie uns noch eine Rechnung, gell? Aber schön durchnummerieren, gell? Wir melden das auch im Finanzamt. Ne? Redet dann sehr viel, aber im Endeffekt steht auch alles im Vertrag drin. Du unterschreibst den, weil du ihm nicht mehr zuhören wolltest und den Vertrag nicht lesen wolltest. Aber du hast dieses Gefühl, da passt auch alles, weil er alles schon vor dir runtergenuschelt hat. Finanzamt. Lass uns das machen. Wir werden die neuen Lifter-Testimonials. Oh ja, stimmt. Warum? Ja, das mal ein bisschen jugendlicher genau. machen, die Marke. Oder du, also vielleicht können wir auch doppelt absagen. Du machst diese Konkurrenzfirma. Es gibt noch eine Konkurrenzfirma, mir fällt der Name gerade nicht ein, die sich überbieten. Trepper, wahrscheinlich. Der Liften-Trepp. Der Trepper, der Lift. Das Kanada der Treppenlifts. Das Kanada der Treppenlifts. Ja. Guter Claim. Guter Claim auch. Also ihr überbietet euch, wer uns mehr bietet, bekommt die Person, die ihr haben will aus unserem Podcast. Wer uns weniger bietet, bekommt die Person, die ihr nicht haben will. Kann natürlich auch sein, dass Pedi zwei Spots dann drehen muss oder ich, aber ist ja auch egal. Wäre auch schön, wenn wir mit beiden Spots einfach, oder wir tauchen als Paar auf einfach. Ja klar, so, wir können ja, genau, ja. Wir sitzen halt zusammen so. Dick und doof. Ja, und warum können Podcaster nicht auch schon nicht die Treppe hochkommen? Wir sind ja ein Buddy-Podcast. Wir müssen auf jeden Fall zweit auftreten. Oder vielleicht gibt es auch so einen Wandenlift. Das wäre natürlich der uns endlich nach der gibt's Folge auch. Weil wir schrumpeln ja immer während einer Folge so durch. Aber Wandenlift, also Deckenlift gibt es. Ich habe auch mal im Behindertenbusiness gearbeitet und kenne mich gut aus mit Poollifts. Poollifts, ja. Also, da überleg euch mit. Werbung machen für Medizintechnik. Jetzt, wo ich gerade den letzten Schluck Favorit hatte, der hat schon fast nach Schnaps geschmeckt. Wie du eben gesagt hast, im Süden schmecken sie besser als... Also jede Region braucht ihre Biere und man sollte die Biere nicht so viel in den Regionen tauschen. Ja, das ist vielleicht ein klassisches Mittelmeerbier. Ja, vielleicht schmeckt so ein Bud Light in den USA tatsächlich auch halbwegs gut. Ja. Ja. Ja. Hast du noch was, Pitti? Ja, ich habe eine Reise vor mir. Oh, da fahre ich mit dem Auto hin. Egal. Auf eine Diamantenhochzeit. Oh, Diamanten ist 60 Jahre. Das ist ja verrückt. Ich glaube, dazu kommt man nicht mehr oft in seinem Leben, nee. Oder? Heutzutage ist erstmal kein Schwein 60 Jahre mehr verheiratet. Ja. Und zweitens gibt es auch nicht, Punkt. Ja, verrückt. Deshalb fahre ich hin. Ja. Nicht, weil ich die Leute irgendwie kenne oder so. Ach so. Über drei Ecken habe ich da Einladung bekommen. Ich bin halt als Promi. Ja. Bin der Promi-Gast. Sag mal, kurz nachfragen, du bist nicht einzeln gebucht worden jetzt. Irgendwie. Werden wir jetzt von den... Achso, das hat was gar nichts mit dem Podcast zu tun. Sondern mit deiner anderen... mit meinem anderen Podcast. Mit deinem anderen Podcast. Der Paarberatungs-Podcast, den du noch hast, wo die Leute dich anrufen. Der Domian-Podcast. Ach, den gibt es auch noch, ja. Ja, genau, der ist es. Ich habe dich nämlich letzte Woche auch mittwochs im WDR, läufst du ja jetzt anstatt Domian bei dem Paarberatungs-Podcast. Ach, das ist das? Ja, du wirst auch da aufgezeichnet, deswegen, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt. Deshalb sind diese Kameras da. Ja, und ich dachte ganze Zeit. Ich mache das für... Das ist doof. Peter denkt die ganze Zeit, das ist im Radio, aber das schon, also du bist ja halt gewöhnt dabei auch gefilmt zu werden, deswegen hast du sehr viele schlimme Sachen auch mit deinem Gesicht gemacht. Ja, die ganze Zeit gepopelt, meine Popel gegessen. Das Problem war halt einfach, du hast Leute... Ich habe sogar die Augenbrösel gegessen. Nee, du hast die Leute einfach auch nett beraten, aber man hat deinem Gesicht den Hass angesehen, weißt du, so Augen verdrehen oder... Ach shit, ich muss echt, das hätten die mir auch mal sagen können, dass das ins Fernsehen kommt. Ja, das wollte ich dir nur noch kurz sagen. Diamantenhochzeit... Crazy Shit. Ja. Gibt es auch nochmal zu 70 irgendwie? Ja, es gibt alles. Es gibt ja eine Holzhochzeit. Jetzt trinken wir noch einen Kalavako. Kalavacko. Ich war mal in Kroatien, habe mich gefragt, wie spricht man das aus und dann habe ich es mir gemerkt. Kalavacko. Finde ich, das ist das malzigste von den Bieren, die wir heute trinken. Und das berühmteste, oder? Also das. Ich glaube schon das berühmteste. Das kennt man. Das gibt es hier gegenüber in der Kroatenkneipe zum Beispiel auch. Stimmt, ja. Aber Ujuchko finde ich eigentlich besser. Ujuchko. Und man muss auch sagen, wir trinken Kalavacko jetzt aus 0,33er Dosen. Ja, wie in Deutschland oder in... Da schmeckt ein Bier ja immer ein bisschen besser als in der 0,5er Dose. Das ist die beste Dosengröße. Und Jutschko war in 0,5er Dosen, deswegen ein bisschen verzerrt. Aber wusstest du, dass es eine Bierhochzeit gibt? Eine Bierhochzeit? Ja, ich weiß nicht genau, welches Jahr das ist, irgendwie 2 Jahre oder so? 2 Jahre. Ja, also es gibt für jedes Jahr ein Material. Also sollte ich mal verheiratet sein, kannst jedes Jahr irgendeine mache ich zum zweijährigen Kornern mit 10 Kisten Bier dann zur Bierhochzeit. Geil. Das ist eine gute Party. Cool. Ja, gut, dass die Homo-Ehe jetzt erlaubt ist. Ja. Aber wir sagen euch Bescheid dann. was würden die heute machen, wenn man das heute nochmal neu vergeben dürfte, die ganzen Materialien? Lithium-Ionen-Hochzeit. Oh, stimmt, ja. Was gibt es noch für Materialien, die modern und lustig sind? Teflon-Hochzeit. Teflon-Hochzeit. Die Teflon-Hochzeit. Da, die kommt aber so zum Peak, so mit 7 Jahren, wo alles an dir abperlt. Weißt du, wo dir einfach alles egal ist, was der Partner auf einmal erzählt. Ja, genau. Das ist die Teflon-Hochzeit. Genau, wenn man im 7. Jahr ist, dann hat man es ja geschafft. Genau, also, ja. Und dann, weißt du, perlt alles an dir ab. Das ist dann die Teflon-Hochzeit. Teflon-Hochzeit. Ja. Ganz schlecht, wie die Teflon-Kanzlerin. Ja. Was gibt es noch? Die, gibt es noch einen coolen Stoff, den man so... Gibt es irgendwas Lustiges? Sport, Multifunktionskleidungshochzeit oder so. Ist ja auch... Engelbert-Strauß-Hochzeit. Die Engelbert-Strauß, die Jack-Wolfskin-Hochzeit. Geil, ja, ja. Wie heißt denn das? Gore-Tex-Hochzeit. Gore-Tex-Hochzeit. Das ist so nach 2 Jahren, erster Urlaub, Anfang 30. Man kauft sich die gleiche grüne Jacke von Gore-Tex oder mit Gore-Tex und fährt irgendwie nach Island wandern. Wahrscheinlich werden dann, hätten alle Firmen dafür auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, damit sie dann da reinkommen. Ja. Die Alpina-Weiß-Hochzeit. Ja, die WGV-Versicherung-Hochzeit. Die WGV-Versicherung-Hochzeit. Ganz geil eigentlich. Ja, eigentlich super, ja. Die Lebensversicherung, Allianz Lebensversicherungshochzeit. Heckler und Koch Hochzeit. Heckler und Koch Hochzeit. Die kommt relativ am Ende. So, ja. Die Heckler und Koch Hochzeit. Heckler und Koch. Cool. Gut, hat Hochzeit mehr hergegeben, als ich dachte. Ja, und gut, spannendes Thema. Ich habe noch zwei Dinge, die mir tatsächlich in der letzten Woche waren, weil ich ja noch aus dem Urlaubsmodus rauskam, hatte ich tatsächlich eine Sache, wo ich gedacht habe, die kleinen Dinge im Leben, die dir Freude machen. Vielleicht können wir das auch demnächst als Rubrik machen. Aber Dinge, die dir im Alltag Freude bringen, obwohl sie total banal sind, aber eigentlich funktionieren sollten. Ja. Schnell nachlaufende Klospülung. Also du spülst und musst nicht lange warten, dass du nochmal spülen kannst. Genau, also es gibt ja die direkten, geil, die sehr alt sind. Mhm. Oder es gibt welche Spülkästen, die einfach sehr schnell nachlaufen. Und das Nervigste in deinem Alltag, so ein klassisches First-World-Problem ist ja, du spülst, merkst, du müsstest nochmal spülen und du hörst halt dieses leise Zischen und weißt, ich muss jetzt hier 3 Minuten warten, bis die nochmal voll ist, damit ich nochmal ordentlich spülen kann. Furchtbar. Und wie schön ist dieses Gefühl zu wissen, geil, die ist gleich schon wieder voll. So 10 Sekunden, das Ding füllt sich wieder oder du hast diese direkten Drücker. Du kannst so viel bollern, wie du willst. Mit Kacketeller. Das nennt sich ja Flachspüler. Haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Ja, ja. Aber so eine schnell nachlaufende Klospülung, ja, das ist einfach ein purer Aber Luxus. Richtig, hatte ich noch nie, glaube ich. Also das ist richtig schnell. Ja. Meine private, deswegen kam ich auch dazu. Also in deiner Wohnung? In meiner Wohnung. Ja, nicht im Urlaub, sondern bei dir zu Hause. Im Urlaub, die war langsam. Deswegen ist mir, glaube ich, auch aufgefallen. Meine Zuhause läuft innerhalb von 10 Sekunden, glaube ich, wieder komplett voll. Das ist ja. Und das ist einfach, das ist mir nämlich dann bewusst geworden. Wo ich musste mal spülen. Im Hilton? Nee, direkt hinter. Maritim Hotel. Hinterm Stau. Hinter der Staumauer. Da ist der Wasser. Ah, okay. Genau. Nee, aber eine schnell nachlaufende Klospülung, das ist eine Sache, die dir im Alltag einfach Freude bereiten kann. Aber wenn man lang genug irgendwo wohnt und seine Spülung kennt, dann kann man das auch einplanen. Also dann kann man schon einplanen, nach dreimal ab, also du weißt, ich muss jetzt 7 Mal abwischen, mindestens, nach dieser Nummer. Und du weißt, so wie das aussieht, werde ich auf jeden Fall 2 Mal spülen müssen. Dann machst du halt nochmal einen Kaffee zwischendrin. Nee, dann weiß ich so, nach 3 Mal abwischen, ich habe ja noch 4 vor mir, ja, nach 3 Mal spüle ich schon mal. Ah, taktisches Spülen. Ja, weil ich genau, ich weiß ungefähr, wie lange die... Die Handlung mit der, ja, auch schön, ja. Ja. Wäre auch was für unsere Rubrik, Dinge, die aus Körperöffnungen kommen, eigentlich. Aber den Pups hatten wir ja heute schon mal. Deswegen passt es thematisch auch sehr schön. Und dann ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen, die hat aber mit meinem Körper zu tun. Aber die hat mich auch tatsächlich fasziniert. Oh, was mit deinem Körper zu tun hat? Dinge, die da rauskommen? Nee. Okay. Ich habe mal als Notiz notiert, die Biologie-Ecke. Und zwar habe ich, weil ich wenig Zeit hatte, mir tatsächlich diese Woche einmal eine Tiefkühlpizza gemacht. Und habe mir beim ersten Bissen... So edgy. Ich habe mir eine 4-Käse-Pizza gemacht. Und habe mir beim ersten Bissen mal wieder den Gaumen verbrannt. Der Klassiker. Und danach habe ich mir gedacht, wie faszinierend dieser Gaumen ist. Du verbrennst dir den du hast sofort diese Blase da zwischen den Schneidezähnen vor allen Dingen, wo du sofort merkst, oh, und am nächsten Morgen wachst du auf und das ist wieder weg. Also wie oft dieser blöde Gaumen sich A verbrennt, aber wie schnell der sich auch immer wieder regeneriert und was er für ein armer, geschundener Punkt deines Körpers ist. Du verbrennst den andauernd und immer wieder regeneriert er sich so schnell. Wie oft kann man sich den Gaumen eigentlich verbrennen, bevor er sagt, sag mal, Alter, wie oft willst du mir eigentlich noch diesen heißen Käse da aufdrücken? Ja, das ist halt ein abgehärtetes Organ, wie Fingerkuppen, die halten ja auch viel mehr Schmerz aus als... Aber faszinierend, ne? Hast du mal mit deinem Mund einen Topf vom Herd genommen? In den zwei Jahren, wo ich keine Arme hatte, die hatte ich ja verliehen damals. Ah, okay. Ja, und? Wie war das am Anfang? Habe ich mir auf den Gaumen verbrannt. Deswegen kam ich auch drauf. Ach, deshalb ist der so abgehärtet. Genau. Weil bei mir dauert es schon. Also wenn ich mich richtig fies verbrenne mit einer Pizza, dann dauert es auch mal 2 Tage. Echt? Nee, bei mir war wieder am nächsten Morgen. Du hast halt und ich habe gedacht, Gaumen. Fuck, wieder einen Gaumen verbrannt. Und dann dachte ich, Mensch, morgen ist wieder alles okay. Aber der Gaumen ist eine faszinierende Sache. Schön, wenn man das schon einplanen kann. Morgen ist wieder alles gut. Das ist deswegen, eine schöne Lebenseinstellung. Ja, deswegen mache ich mir auch häufig einfach im Topf Käse warm und schütte mir den in den Rachen. Weil ich weiß, mein Mundraum ist morgen wieder okay. Dein magischer Mundraum. Das ist ähnlich wie total scharf essen, wo du auch weißt, okay, morgen werde ich noch kurz leiden, dann ist wieder alles okay. So kann man sich halt, wenn man weiß, ich habe einen Rachen und einen Gaumen, der kann alles ab, kannst du dir halt einfach auch mal einen Topf Käse reinschütten. Oh, ein Topf Käse. Ein Käsebad. Statt essen einfach. Und vor allem hast du ja dann irgendwie 7000 Kalorien innerhalb von ein paar Sekunden in dir drin. Genau. Und musst 3 Tage nichts mehr essen. Ah, vielleicht hat Natascha Kampusch auch so einen Rachen und Natascha, nimm das nicht so ernst. Meld dich beim Peter, der macht eine kostenlose Ernährungsberatung. Genau. Und du kriegst 36% von diesem coolen Meterstabstattoo. Stimmt, ja. Also, war doch Natascha, oder? Ja, nee, jeder kriegt das ja. Ach so, okay. Alle unsere Hörer, da würden wir 36% bezahlen. Ich bin ja so lange her. Ich würde sagen, wir zahlen Natascha, falls sie das Tattoo machen will, einfach das komplette Tattoo. Also, Natascha, dir zahlen wir es komplett. Und ich denke mal, wir haben selten melancholisch geändert, aber seit unserem letzten Podcast ist ja Burt Reynolds gestorben. Ach, der stimmt, ja. Den habe ich ihm noch das ausgekochte Schlitzohr. Das ausgekochte Schlitzohr ist gestorben. Stimmt, der hängt ja auf meinem Klo. Ja, und das ist mir eben aufgefallen und vielleicht können wir ein bisschen melancholisch enden mit und singen einfach. Also, wenn du keine Lust hast, kann ich auch alleine machen. Dust in the Wind. Zum Tschüss sagen. Möchtest du jetzt singen? Ja. Ich kenne den Text nicht. Ja. Nee, wir können ja auch einfach die Melodie so. Ich kann. Geht schon los. Ist das, oder das, zeigst du es mir gerade? So was wie die Melodie. Nee, einfach so. Dust in the Wind. Sollen wir das echt machen? Oh ja, ist Dust in the Wind. Also ist das schon der Rausschmeißer? Dust in the Wind. Ist das in the wind? Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das war schön gesungen. Umarmt euch nochmal. Umarmt einfach irgendjemanden, den ihr gerade bei euch seht. Und küsst einen Mann, wenn ihr ein Mann seid. Wenn ihr ein Mann seid, küsst eine Frau, wenn ihr eine Frau seid. Und küsst einen Hund, wenn ihr eine Katze seid. Und wenn ihr mich seht, küsst mich.